Wollt ihr Musik? Ja! Wollt ihr die deutsche Hitparade? Ja! Von Uwe Hübner? Nein! Wollt ihr den Hitmix? Ja! Den Originalen? Ja! Ja! Dies ist der einzig wahre deutsche Hitmix. Seele, mit Haut und mit Haar. Ganz oder gar nicht, so sehr bis es weh tut, so wie's noch niemals, noch nie zuvor war. Denn wenn schon dann richtig und wenn schon dann alles, mit Leib und mit Seele, mit Haut und mit Haar. Ganz oder gar nicht, so sehr bis es weh tut, so wie's noch niemals, noch nie zuvor war. Die Musik ist schon laut und der DJ ist drauf. Der einzig wahre deutsche Mix. Ich meine, dass unsere deutsche Sprache schön genug ist, dass wir uns unsere Musik nicht aus dem Ausland holen müssen. Und deswegen singe ich nur deutsche Lieder. wieder soweit. Nun ist es wieder soweit. Nun ist es wieder soweit. Sonst nicht ganz dir. Komm zurück, sag nie wieder Goodbye. hören. Was ich weiß, macht mich so heiß. Du brauchst mich nur zu berühren. Ich komm, wenn du zu mir kommst. Ich lass mich einfach verführen. Egal ob du spielst, egal was du fühlst, mach doch mit mir was. Und den Verstand verlieren. Und ich will zwischen uns geschieht. Aus Freundschaft wurde irgendwie die pure Zärtlichkeit. Ich kenn dich lang, ich kenn dich gut und fand nur einfach nie den Mut zu zeigen, was ich wirklich fühl. Hab bloß von dir geträumt. Doch heute Nacht hat mich dein Herz berührt, wo ich mich nicht wehren kann. Und jetzt denke ich die ganze Zeit daran. Ich will ganz einfach nur bei dir sein, du, mehr will ich nicht. Ganz einfach dich für immer, du, mehr brauch ich nicht. Ganz einfach ein fremdes Land, das wir beide entdecken. Doch wir gehen Hand in Hand auf die Zukunft zu. Sterne und denken daran, lass uns nie. Ganzes Leben ohne dich brauche mich. wir sehen uns lang schon an, mit dir zu gehen, es wäre so leicht. Ich frag mich nur, was dann? Ich muss zurück, muss wieder zu dir, hab keine andere Wahl. Ich hab's versucht, ein paar Nächte lang, umsonst, ich bin ein Mann. Kein Typ für eine Nacht, der morgen sagt, okay, das war's, ich hau ab. So konnte ich niemals leben, nein, ich bin ganz bestimmt. Kein Typ für eine Nacht, der den Mantel nimmt und einfach geht mit dem Wind. Vielleicht ist das die Freiheit, doch weh tut mir das nicht. Ich geh nach Haus und rede mit dir, das hier hat keinen Sinn. Läuft auch mit uns grad mal nicht so gut. Kein Typ für eine Nacht, der morgen sagt, okay, das war's, ich hau ab. So konnte ich niemals leben, nein, ich bin ganz bestimmt. Kein Typ für eine Nacht, der den Mantel nimmt und einfach geht mit dem Wind. Vielleicht ist das die Freiheit, doch weh tut mir das nicht. Kein Typ für eine Nacht, der morgen sagt, okay, das war's. Ich hau ab, so könnte ich niemals leben. Nein, ich bin ganz bestimmt. Kein Typ für eine Nacht, der den Mantel nimmt und einfach geht mit dem Wind. Vielleicht ist das die Freiheit, doch weh tut mir das nicht. Kein Typ für eine Nacht, der morgen sagt, okay, das war's, ich hau ab. So könnte ich niemals leben, nein, ich bin ganz bestimmt. Kein Typ für eine Nacht, der den Mantel nimmt und einfach geht. Macarena, komm, wir gehen dabei aufs ganze Macarena. Tanz heute Nacht, dreh dich Macarena. Hey Macarena, tanz heute Nacht, tanze Macarena. Komm, wir gehen dabei aufs ganze Macarena. Tanz heute Nacht, dreh dich Macarena. Hey Macarena. Diese Nacht ist so kurz, Macarena, meine Liebe so groß, Macarena, und mein Herz schlägt so laut, Macarena. Hörst du nicht, wie es dich ruft? Tanz heute Nacht, tanze Macarena, komm, wir gehen dabei aufs ganze Macarena. Tanz heute Nacht, dreh dich Macarena. Hey Macarena, habe Angst um mein Herz, Macarena, es tut weh wegen dir, Macarena.

schon lange mit mir Haus an Haus. Manchmal sieht es sogar danach aus, als ob du heimlich zu mir rüberschaust. Du, deine Blicke hab ich registriert. Anfangs war ich irritiert, denn du siehst verdammt gut aus. Du, in deinem Zimmer brennt noch Licht. Lass ich dich sehen. Sagt, dass ich einfach bloß dankbar bin. Du nur gibst allem hier einen Sinn. Denn das Beste auf dieser Welt, das bist du und immer du für ein ganzes Leben. Du bist alles, was für mich zählt. Tausendfach werde ich die Liebe dir wiedergeben. Ja, das Beste auf dieser Welt, das bist du und immer du. Ich werde dir stets treu sein. Du hast alles, was mir gefällt. Deine Seele, die hält, was dein Herz verspricht. Ich mag Freiheit und ganz viel Zeit. Ich mag Freunde und Ehrlichkeit. Ich mag Sehnsucht, die sich erfüllt, den Traum, der mir bleibt. Doch das Beste auf dieser Welt, das bist du und immer du für ein ganzes Leben. Du bist alles, was für mich zählt. Tausendfach werde ich die Liebe dir wiedergeben. Ja, das Beste auf dieser Welt, das bist du und immer du. Ich werde dir stets treu sein. Du hast alles, was mir gefällt. Deine Seele, die hält, was dein Herz verspricht. Du hast alles, was mir gefällt. Für mich bist du das Beste auf dieser Welt. Wir sind smarte Jungs, kein Stück pickelig. Haben die uns bemerkt, was meinte, haben die uns gesehen? Na klar, normale Jungs wie wir, die kann man nicht übersehen. Ey, fahr mal nicht so nah ran, wer weiß, was sie noch denken. Nachher glauben die, wir sind die Bullen, dann können wir uns das schenken. Ich würde die gerne kennenlernen, das wäre echt korrekt. Doch wer weiß, vielleicht haben die das überhaupt noch nicht gecheckt. Wenn du mich fragst, die Mädels haben uns 100 pro gesehen. Die sind so drauf, wie würde ich jede Wette eingehen. Wenn die wirklich cool sind, merken sie, wir sind nicht hin zu Kunden. Doch es ist entschieden, denn die sind ja noch vor uns. Zwei junge Frauen, ich bin mir da ganz sicher, die können sie lassen, nach unten zu schauen. Was meinst du, wo die hinwollen? Was haben die wohl vor? Fahren die zu ihren Kerz oder vielleicht zum Mädchenchor? Ich weiß es nicht, komm, dreh mal lieber die Kassette um. Ich glaub, die werden wir doch kennenlernen und frag mich nicht warum. Ich hab da so ein Gefühl, was die Mädels angeht. Ich hab da so ein Gefühl, als wenn uns da noch was bevorsteht. Ey, korrekt, dass du dir heute freigenommen hast. Besser gesagt, vom Arzt einen gelben Schein bekommen hast. Sonst wären wir jetzt nicht hier und hätten die Schnucke zur Pass. Und ohne Frauen wäre das Leben für mich echt ne Last. Hey, bleib mal locker, noch ist nichts passiert. Vielleicht haben sie uns am Ende doch nicht registriert. Mann, wir sehen, Mann, wie's kommt, wird's kommen. Ja, tja, ja, genau. Und die Mädels haben die letzte Abfahrt wieder nicht genommen. Schau mal. Vor uns, doch wir müssen die Abfahrt aus. Mir wurde das so erklärt, ich kenne mich hier sonst nicht aus. Hm, hast du schon vergessen? Wir wollten doch auf diese Party. Und dieser Frau, wie hieß sie noch? Kathi oder Katrin, ja, ist auch nicht so wichtig. Wenn irgendwo eine Party ist, dann sind wir beide wichtig. Alles klar, blinke Angang, runter, hier geht's ab. Schade, dass ich die Anne nicht kennengelernt hab. Kein Problem, dass auf der Party wirst du 1000 Frauen sehen. Und deine Sehnsuchtsgefühle werden dir dann schon vergehen. Hey, ja, Mann, irgendwie hast du ja recht. Alles klar, lass uns die Party suchen, ich glaub, wir sind schon ganz nah. Sei mal leise, ich glaub, ich hör Musik. Und außerdem glaub ich auch, dass ich gleich einen Schlag krieg. Jetzt seh ich auf den Wagen, hey, die Frauen sind auch hier. Alles klar, wunderbar, die Nacht gehört nur dir und mir.